Das nächste Lied müsstet ihr eigentlich auch alle kennen. Das handelt normalerweise von mir. Denn ich laufe gerne auf Spielplätzen herum. Suche mir kleine Kinder. Und dann ziehe ich weiter. Und wenn der das so toll, Fred, Vorzeiger, sie nennen ihn Fred, Vorzeiger. Unser Fred ist ein ganz perverser Nuttenwerber, der mit seinem Messer danach vergeht er sich an einem Kind. Lass ihm den absoluten Himmel und Fred, Vorzeiger, sie nennen ihn Fred, Vorzeiger. Fred ist 40 und ein ganzer Schlimm, das sagt es seine Mutter auch schon immer. Jetzt liegt sie auf Friedhof ganz allein. Und Fred macht weiter mit seinen Zauereien. Fred, Vorzeiger. Sie nennen ihn Fred, Vorzeiger. Ja, er heißt Fred, Vorzeiger. Sie nennen ihn Fred, Vorzeiger.